Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 616 an Goethe, Jena, den 5. Juli 1799. Ich fand bei meiner Ankunft in Jena einen Brief von Cotta, worin er mir seine Unruhe über einen Brief zu erkennen gibt, den er, der Propyläen wegen, an sie geschrieben habe. Was er von dem Absatz des Journals schreibt, ist zum Erstaunen und zeigt das kunsttreibende und kunstliebende Publikum in Deutschland von einer noch viel kläglicheren Seite, als man bei noch so schlechten Erwartungen je hätte denken mögen, da man keine Ursache hat, ein Misstrauen in Cottas Redlichkeit zu setzen, so möchte freilich an keine Fortsetzung zu denken sein, denn der Absatz müsste dreimal stärker werden, als er ist, wenn Cotta aus dem Verlust kommen sollte. Zwar ist zu hoffen, dass das neueste Stück mehr Käufer anlocken wird, aber bei der Kälte des Publikums für das bisherige und bei der ganz unerhörten Erbärmlichkeit desselben, die sich bei dieser Gelegenheit manifestiert hat, lässt sich nicht erwarten, dass selbst dieses Stück das Ganze wird retten können, welches übrigens abzuwarten ist. Ich darf an diese Sache gar nicht denken, wenn sie mein Blut nicht in Bewegung setzen soll, denn einen so niederträchtigen Begriff hat mir noch nichts von dem deutschen Publikum gegeben. Man sollte aber von nichts mehr überrascht werden. Und wenn man ruhig nachdenkt und vergleicht, so ist leider alles sehr begreiflich. Ich kann und mag heute von nichts anderm mehr schreiben, habe auch nicht viel zu berichten. Die Hitze ist hier unerträglich und setzt mir so zu, dass ich zu jedem guten Gedanken unfähig bin. Auch habe ich zwei Nächte nicht schlafen können. Ich vergaß neulich anzufragen, an wen ich den Zettel wegen der Bücherpreise für die Auktion zu senden habe und ersuche sie, solchen nebst den zwei Bänden von Montesquieu, die neulich zurückgeblieben, an die Behörde abgeben zu lassen. Die Preise, die ich auf dem Zettel angemerkt, sind die niedrigsten, unter denen ich die Bücher nicht lasse. Doch steht es dem Besorger frei, wenn er ein vorhergegangenes Buch über dem von mir angesetzten Preis angebracht hat, eins der folgenden alsdann auch etwas wohlfeiler zu lassen, wenn nur die Summe im Ganzen herauskommt. Morgen hoffe ich zu erfahren, wann wir sie erwarten können. Ich sehne mich recht nach einem längern Zusammensein. Meiern, viele Grüße, die Frau empfiehlt sich Ihnen herzlich. Leben Sie recht wohl und heiter. SCH